Die zuständigen Organisationen, die internationalen Organisationen, die Freundschaftsgesellschaften und die Persönlichkeiten in vielen Ländern schickten Blumenkörbe an den 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Unter ihnen sind die bulgarische Gruppe zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, der Kindergarten Kim Il-sung, der Kindergarten Kim Jong-il, der Kindergarten Kim Jong-suk in der Mongolei, die Organisation der Jugend und Studenten zum Studium der Zuse-Ideologie Karachi in Pakistan, die Gesellschaft für den wissenschaftlichen und pädagogischen Austausch zwischen Japan und Korea, die slowenisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft, das asiatisch-pazifische Vorbereitungskomitee für den Kongress für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die Vorsitzende der Internationalen Demokratischen Freien Föderation und der Vorsitzende des Weltbundes der Demokratischen Jugend.